Vor dem Hintergrund der weiter angespannten Situation im Nahen Osten reist der israelische Ministerpräsident Sharon erneut zu einem Besuch in die USA. Washington stützt offiziell weiter den harten Kurs Sharons. Ein Jahr nach seiner Wahl wächst dagegen in Israel die Kritik an der Amtsführung Sharons. Aus Tel Aviv ein Kommentar von Carsten Kühntop. Fast zwei Drittel der Israelis stimmten vor einem Jahr für Sharon, ein überwältigendes Mandat. Ein Jahr später könnte die Bilanz enttäuschender nicht sein. Israelis und Palästinenser drohen im Blut zu versinken. Der Konflikt ist immer bösartiger und unerbittlicher geworden. Palästinensischen Terroristen ist es gelungen, die Menschen in Israel zutiefst zu verunsichern. Nach außen hin geben sich die Israelis standhaft. Doch die Fassade bröckelt. Man hat wieder Angst, auf die Straße zu gehen. Das alles ist das direkte Ergebnis von Sharons Politik. Den Aufstand der Palästinenser versuchte er mit Gewalt niederzuschlagen. Als das nicht funktionierte, probierte er es mit mehr Gewalt. Die Belagerung der palästinensischen Dörfer und Städte ließ Ariel Sharon immer enger ziehen. Viele der israelischen Militäraktionen dürften Kriegsverbrechen gleichkommen. Andere sind, selbst wenn sie legal wären, kontraproduktiv. So sind israelische Sicherheitsexperten längst überzeugt, dass die Liquidierungen, also die gezielten Tötungen mutmaßlicher Terroristen, nicht weniger, sondern mehr Terrorismus bringen. Wer darauf gehofft hatte, irgendwann würde der echte Ariel Sharon zum Vorschein kommen, der Friedfertige, der einen historischen Kompromiss mit den Palästinensern schließen würde, wurde enttäuscht. Stattdessen bleibt Sharon sich treu. Keine Verhandlungen unter Feuer, sagt er, und verhindert damit jede noch so zaghafte Friedensinitiative. Die Amerikaner haben ihm grünes Licht gegeben, sein Außenminister Shimon Peres verschafft ihm die Deckung der Europäer, und so kann Sharon immer weitermachen mit der Zerstörung der Überbleibsel des Osloer Friedensprozesses. Wenn Sharon es wollte, könnte er eine Art Frieden mit den Palästinensern schaffen. Noch gibt auf der anderen Seite Yasser Arafat den Ton an und nicht irgendein schwächlicher Nachfolger, der einfach nicht die Statur hätte, seinem Volk schmerzhafte Zugeständnisse zu verkaufen. Auch die Palästinenser sind das Blutvergießen leid und suchen einen Ausweg aus der Krise. Wenn Sharon es wollte, könnte er sich diese Umstände zunutze machen und mutige Schritte unternehmen in Richtung Ausgleich und Kompromiss. Doch, dass er überhaupt will, dies zu glauben, fällt immer schwerer.